Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Synchronsprecher-Interviews und zu einer neuen Ausgabe. Ich habe diesmal wieder einen ganz tollen Gast bei mir, und zwar die Luisa Wiczorek. Hallo. Hi. Hi, und sogar richtig ausgesprochen. Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall. Lange für recherchiert, nein. Oh, okay. Wie wär's denn, wenn wir direkt mal zur ersten Frage kommen? Gerne. Die wirst du sicherlich schon sehr, sehr oft gehört haben. Und zwar, wie bist du zum Synchronsprechen überhaupt gekommen? Oh Gott, so oft höre ich die jetzt nicht. Bei mir war das so, dass ich ja zum Beispiel nicht angefangen habe, wie viele Kollegen, so mit 10 oder 12. Also viele sind ja in Anführungszeichen so reingewachsen. Also so sind einfach als Kinder reingekommen und haben dann nicht mehr aufgehört zu sprechen. Und bei mir ist es so, ich habe, während ich Abi gemacht habe, gedacht, na Mensch, ich möchte doch mal gucken, was Synchronstudios eigentlich so sind. Und bin dann einfach mal hingegangen und meinte, ich möchte mal zugucken. Ich weiß gar nicht, was hier passiert und wie das aussieht, aber ich glaube, ich hätte Lust drauf, das mal zu machen, weil ich auch Schauspielerin werden wollte. Und dann haben die mich da zugucken lassen und ich habe dann auch gleich mitmachen dürfen, weil gerade so eine Menge da war, also ein Ensembletermin war von Jugendlichen. Und ich habe in dem Moment erstmal gedacht, die haben alle eine Klatsche, weil es war eine Partyszene und sie haben mich dann mit vors Mikro gestellt und alle so, yeah, woo, ist das toll! Und irgendwie improvisiert und ich mittendrin dabei und habe halt irgendwie dann angefangen mitzumachen und dann auch Spaß dran gewonnen und habe echt das Glück gehabt, dass ich dann ein paar Wochen später dann auch immer mal wieder angerufen worden bin, ob ich nicht Lust hätte, da mal wieder mitzumachen, weil ich mich anscheinend nicht ganz so bescheuert angestellt habe, wie ich mich gefühlt habe. Ja. Und letzten Endes war meine Geschichte so, dass ich tollerweise echt Chancen bekommen habe, die ich glücklicherweise dann auch noch nutzen konnte, weil ich hab relativ wenig Mängel gesprochen, was am Anfang natürlich immer toll ist, weil du hast ganz erfahrene, tolle Kollegen, die dir zeigen können, wie der ganze Ablauf ist, also was die Dispo da überhaupt darstellt und welchen Knopf man drückt und wie so das Ganze abläuft eben. Und das war also ganz toll, aber ich durfte dann auch recht schnell schon ein paar kleine Rollen sprechen, die da waren, kleine Jungs, weil ich eine große Klappe hatte und bei dem einen Regisseur dann meinte irgendwie, weil die vergessen hatten, einen kleinen Jungen aufzunehmen, ach, das mache ich. Und das habe ich natürlich gar nicht ernst gemeint, aber er hat mich beim Wort genommen und mich das ausprobieren lassen. Okay. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt, aber irgendwie klang das anscheinend ganz gut und bin dann von selbigen Regisseur dann auch 2 Wochen später für einen Horrorfilm besetzt worden, wo ein kleiner Junge mitgespielt hat. Und den habe ich dann gesprochen, weil das einem kleinen Kind nicht zuzumuten gewesen ist. Und okay. Und das war so meine Geschichte, weil irgendwann kamen die Leute dann auch auf die Idee, dass wenn sie kleine Jungs sprechen kann, kann sie eventuell auch Frauen und Mädchen sprechen. Das ist ja interessant. Und dem war dann tatsächlich auch so. Da hatte ich Glück, dass das auch ging. Ja. Das war echt interessant, dass deine erste Rolle ja quasi gar keine weibliche Rolle ist. Nee, gar nichts. Das ist ja auch das Glück am Synchron, dass man ehrlich eine Menge Sachen spielen kann, die man jetzt als Schauspieler recht schwer spielen kann. Also mich so als kleinen Jungen darzustellen, ist wahrscheinlich schwieriger als vielleicht noch auf der Bühne möglich. Aber selbst da gibt es einfach Grenzen. Und das ist schon toll, was man da so machen kann. Ja. Und parallel hatte ich dann halt angefangen mit meinem Schauspiel, meine Schauspielschule zu besuchen. Das war für mich echt ein großes Glück, dass ich da gleich eine Untersparte sozusagen vom Schauspiel auch noch irgendwie bedienen durfte. Also Synchronschauspiel. Also bist du gar nicht so als Kind da reingerutscht. Wie alt warst du denn, als du das erste Mal synchron gesprochen hast? Oder wirklich eine Rolle? Es war keine 20, also das nicht. Aber es war so, am Ende der Schulzeit irgendwie. Ich muss überlegen, ich glaube 2007 oder so, was war das? Ich glaube 2007, 2008, so. Ja. Was fällt dir denn bei dem Beruf persönlich leicht und was eher nicht? Was fällt mir leicht und was nicht? Es fällt dir anscheinend leicht, einen kleinen Jungen zu sprechen. ich finde es halt immer Ich finde es natürlich immer, ich schwitze da manchmal Blut und Wasser, wenn jemand so wahnsinnig gut spielt, also auch kleine Kinder in den Staaten, die spielen Ja. ja meistens so grandios gut und dann habe ich immer Angst, das schlechter zu machen. Also Ja. ich will ja immer das erreichen, dass das auch mindestens so ist, dass die Leute das irgendwie auch toll finden. Ich will denen ja gerecht werden, was die da so Tolles machen. Und da habe ich dann manchmal echt Angst, dass es schlechter wird. Und das ist, glaube ich, so das, wovor ich da am meisten Respekt habe beim Synchronen, dass ich ja da das irgendwie nicht schaffe. Ja, aber ich gebe mir halt dadurch auch immer große Mühe. Und ja, ich weiß nicht. Ich versuche natürlich, wenn ich jetzt meine Stimme chargiere, das heißt also wenn ich so mache, dann ist das nicht meine normale Stimme, ne, klar. Oder wenn ich so mache, dann ist es ja auch nicht meine normale Stimme, sondern chargiert nennt man das. Und da versuche ich aber natürlich immer eine Charge zu wählen, die meine Stimme auch aushält. Also es bringt ja nichts, wenn es super klingt, aber nach 3 Takes bin ich heiser oder ich kann es einfach nicht halten. Das ist so auch noch eine Herausforderung. Und klar, wenn man jetzt den ganzen Tag eine Schrei- und Weinszene hat und dann irgendwie, da ist der Termin vorbei. Man nimmt das schon auch mit nach Hause. Also der Körper weiß schon, was er gemacht hat. Das ist viel Stimmarbeit, die man da so leisten muss. Und aber auch emotional natürlich hängt einem das teilweise schon auch ein bisschen nach, weil der Körper eben weiß, was er gemacht hat. So, selbst wenn es mir gut geht danach, merke ich, dass mein Körper natürlich trotzdem durch diverse Emotionen gegangen ist. Ja. Weil du dich halt so in die Rolle hineinversetzt hast. Na klar, das gehört dazu. So. Also ich kann schon auch abschalten dann und ich bin zum Beispiel keine, die sagt, ich spreche keine Horrorfilme. Ja. Also ich bin da nicht so zartbesaitet tatsächlich, weil ich da doch auch immer wieder den Abstand zu gewinne. Ich schmeiß mich rein, aber ich kann da auch. Ja, mir machen solche Bilder jetzt nicht so viel aus. Deshalb, ja, also es gibt echt Sprecher, die sagen, ich spreche keine Horrorfilme, weil sie das nicht sehen können. Und mein Okay. Freund zum Beispiel, der Vanja Gerig, der ist ja auch Schauspieler, also nee, der ist nicht Schauspieler, der ist Synchronsprecher, der zum Beispiel, der guckt privat keine Horrorfilme. Und das kann ich zwar verstehen, aber das ist bei mir, ich mag das Genre halt auch ganz gerne. Ja. Das macht mich jetzt ein bisschen creepy, was? Nein, wieso? Quatsch. Ja. Gibt es denn vielleicht irgendwie eine Rolle, die du gerne mal sprechen würdest oder was, was du dir gar nicht vorstellen kannst? Also Horrorfilme gehen ja. Ja, Horrorfilme gehen ja. Also ich find tatsächlich Pornos doof. Also Ja, zu sie. synchronisieren, das ist jetzt was mich nicht so interessiert. Das heißt nicht, dass keine Sexszenen da sein dürfen, aber eben kein Porno oder so. Das fände ich doof. Ansonsten würde ich, was ich gerne spreche, naja, das ist wie bei mir beim Schauspiel. Es gibt schon eine Menge Sachen, die mich sehr reizen. Also alles, was einen herausfordert, wo man auch ein bisschen Angst vor hat, eben, wo man denkt, boah, da muss ich mir ganz schön Mühe geben, um da eben so loszulassen, dass das wirklich gut wird und auch, ja, mich ordentlich reinwerfen. Das sind alles immer Rollen, die ich total toll finde. Ja. Im Synchron ist es natürlich vor allem, ich bin natürlich gerne Synchronsprecherin von richtig tollen Schauspielern, weil da ja eine große Herausforderung hintersteckt. So. Was ist denn der Das. größte Unterschied zwischen realen Filmen, Serien und eben Anime oder Zeichentrick? Naja, also es ist schon bei Comic-Sachen, also beziehungsweise so bei gezeichneten oder animierten Sachen, es ist ja stilisierter. Ein reeller Mensch, der atmet anders, der hat einen anderen Rhythmus. Das ist manchmal herausfordernder, weil da viel mehr auch zum Beispiel gestammelt wird, wie ich jetzt, und spontan gelacht wird und oder eben Laute gemacht werden. Das ist deutlich abgesetzter, wenn man bei jetzt animierten Sachen das ansieht. Das ist insofern manchmal ein bisschen leichter, weil auch die Lippenbewegungen ein bisschen allgemeiner sind. Selbst wenn die toll animiert sind heutzutage, ist es doch in einem menschlichen Gesicht immer noch mehr, was man bedienen muss und die Rhythmik nicht ganz so vorgegeben und spontaner als bei sowas. Deshalb macht es das ein bisschen einfacher bei gezeichneten oder animierten Sachen, da synchron zu sprechen. Da ist man teilweise sogar noch freier, weil die Bewegungen ja teilweise wirklich nur auf und ab sind. Bop, bop, bop, bop. Ja. Klar muss man dann auch einen Rhythmus treffen und so, aber es ist doch, es verzeiht mehr als jetzt ein echtes Gesicht von einem echten Menschen. Wie siehst du denn so den Stand und die Entwicklung der deutschen Synchronbranche? Ach hey, das ist ja fast eine politische Frage. Muss auch sein. Ich finde das relativ schwer zu beurteilen. Also ich bin zum Beispiel der größte Fan von Synchron und aber auch natürlich der größte Kritiker. Das habe ich, ich finde das ganz oft so, dass wenn man was sehr, sehr gerne macht, dass man dann aber auch sehr kritisch ist. Und ich hoffe natürlich für mich und alle Kollegen, dass die Branche weiterhin irgendwie existiert. Ich finde aber natürlich gibt es so einen Trend, der gerade zu sehen ist, wo viele, ja, wo einfach viel gedumpt wird. Also so, es fängt halt bei den Studios schon an, dass die einfach bestimmte Preise einhalten müssen, die eigentlich fast nicht machbar sind. Und dass alles viel dadurch natürlich viel schneller wird. Und eigentlich kommt das Material morgen und sollte aber vorgestern schon fertig sein. Und da müssen alle drunter leiden, weil so kann man natürlich qualitativ nicht so gut arbeiten, wie wenn alles ja, mehr Geld zur Verfügung, mehr Zeit zur Verfügung hat und dadurch einfach auch mehr Liebe fürs Detail zulässt. Und das ist so eine Sache, die macht mir natürlich Sorgen und die macht dann auch nicht so viel Spaß, weil wenn du vor dem Mikro stehst und du merkst einfach, dass so ein Druck da ist, dass das jetzt irgendwie so schnell wie möglich eigentlich fertig sein muss und du willst aber am liebsten einfach noch mehr ins Detail gehen und noch besser arbeiten, um das bestmögliche Produkt zu schaffen, dann ist das echt manchmal frustrierend, ja. Als Sprecher, Sprecherin hat man da natürlich dann auch keinen Einfluss so drauf dann, ne? Man hat wenig Einfluss. Also ich bin schon jemand, ich bin relativ undiplomatisch, weil ich eben doch sehr, ich bin recht temperamentvoll und immer so bei der Sache einfach, schmeiß mich da einfach gerne rein und kann da manchmal muss ich mir dann echt auf die Zunge beißen, da kann ich manchen Leuten auch ein bisschen auf die Füße treten, was mir dann sehr leid tut, weil die meisten Leute ja das auch nicht wollen. Viele sind ja auch einfach nur, ja, sind da ja auch gefangen drin in dieser Spirale. Und ja, man hat nicht so viel Einfluss darauf, klar, aber man hat ja schon ein bisschen Einfluss darauf, dass man muss halt aufpassen, den Leuten nicht auf den Sack zu gehen, aber ich sage dann schon, Leute, können wir bitte einen anderen Text, die sagt doch was ganz anderes, oder? Mensch, das ist doch irgendwie, da ist doch der Witz weg, wenn wir das so machen, können wir das nicht mal, komm, ich biete euch das mal an, oder so. So ist es dann manchmal schon im Studio, dass man dann sagt, aber man hat echt weniger Einfluss drauf, als man manchmal möchte, ja. Also fällst du dann schon den Autoren so ein bisschen ins Wort und bringst du deine eigenen Ideen ein? Teilweise. Das kommt immer ganz drauf an. Also es gibt auch, es gibt natürlich ganz tolle Bücher und das ist immer schön für uns, weil mit dem Buch fängt es ziemlich an. Also das ist so die Grundlage, mit der wir ja arbeiten. Das heißt noch lange nicht, dass ein Buch schlecht ist. Manchmal hat man einfach, ich bin so die Königin darin, manchmal aus Versehen irgendwie einen anderen Text zu sagen, weil das so einfach so rausplappert und es sieht dann irgendwie ganz gut aus, der Rhythmus stimmt und dann sagt natürlich die Regie, die vielleicht sogar das Buch geschrieben hat, ja Mensch, das können wir sogar so nehmen und da bin ich natürlich dankbar, weil das dann sehr spontan kam und ja, im Moment war. Aber klar gibt es auch da qualitativ hoch, also wirklich hohe Unterschiede, wie so ein Buch ist. Und manchmal ist es einfach zwingend, leider zwingend nötig, dass im Studio der Regisseur auch noch den Text ändern muss. Und das sind natürlich Zustände, die nicht so schön sind. Ja, weil dann einfach die Zeit oft dafür fehlt und man sich dann mit einem, alle reißen sich dann quasi die Hintern auf und das Produkt ist dann am Ende trotzdem vielleicht nicht so gut, wie es gewesen wäre, wenn der Text am Anfang schon gut gewesen wäre. Ja. Was hältst du denn dann von Aussagen wie die Synchronisation ist schlecht oder der Originalton ist sowieso immer besser? Gut, also ich bin eh kein Fan von so Pauschalaussagen. Ja. Das finde ich auch einfach Schwachsinn. Also das finde ich dann, weiß ich nicht, das ist mir auch unsympathisch, wenn Leute so eine starke Meinung haben zu einem Ding, weil ich dann auch immer ja, daran zweifle, dass sie sich tatsächlich auch dann damit auseinandergesetzt haben, so wirklich. Weil so Pauschalaussagen sind, finde ich, immer einfacher zu sagen, Synchron ist immer scheiße. Das stimmt nicht. Es gibt gute und es gibt schlechte Synchronfassungen. Und wie gesagt, ich bin auch sehr, sehr kritisch und eben weil ich auch noch Schauspielerin bin und Ja, finde ich das auch. Ich habe lange in Amerika gewohnt. Ich gucke mir auch sehr, sehr viel im Original an. Das hat aber viele Gründe. Das hat nicht den Grund, dass es alles immer scheiße ist, sondern weil ich verstehe Englisch zum Beispiel wirklich gut. Ich möchte nicht immer mich oder meine Kollegen hören, wobei das auch für eine gute Synchro spricht, dass du manchmal einen Film guckst auf Deutsch und du vergisst, dass deine beste Freundin da gerade die Hauptrolle spielt oder spricht oder so. Das ist ja ein Qualitätsmerkmal sogar. Nichtsdestotrotz finde ich es toll, dass wir synchron haben, weil ich habe die Wahl. Es gibt einfach Filme, zum Beispiel, ich spreche zwar Französisch, aber eben nicht gut genug, als dass ich jetzt so einen Wortwitzfilm wie Willkommen bei den Stiefs verstehen würde. Und Untertitel bei so einem Film finde ich dann auch so traurig. Das heißt, das war natürlich auch zum Beispiel, ist ein Beispiel für, finde ich, eine sehr gelungene Synchronfassung, die einen unglaublich ja, schweren, also die unglaublichen, ein unglaublich schweres Potenzial mitgebracht hat durch diesen Wortwitz eben, der da überall ist. Und da hat Frau Klöckner, muss man ihr echt zugestehen, die macht ja sowieso echt tolle Sachen, hat sie sich eine Fantasiesprache ausgedacht. Und ich finde, im Synchron bedarf es auch genau sowas, dass man so nah am Original wie möglich bleibt, aber eben so frei auch wie nötig ist, um eben nicht nur papageimäßig irgendwas schlecht zu übersetzen, sondern eben auch noch was Eigenes zu schaffen. Und so können Sachen halt, finde ich, auch dazu gewinnen. Ich kenne bestimmte Sachen, die ich gerne angucke, wo ich sage, boah, die Rolle mag ich irgendwie im Deutschen viel, viel lieber. Oder die Schauspielerin oder so. Und ach nee, den muss ich irgendwie auf Englisch gucken. Aber ich finde, das ist eine schöne Sache, wenn man sich einfach entscheiden kann und wenn es nicht immer ein Qualitätsunterschied sein muss. So. Auch da könnte ich, glaube ich, irrsinnig viel zu sagen, ja. Wie du merkst. Ja, klar. Sprengt jetzt fast ein bisschen in den Rahmen. Ist ja auch wichtig. Also ich kann das auch eigentlich nicht leiden, wenn jemand von Anfang an so eine voreingenommene Meinung hat. Und man kann ja auch viel halt selbst interpretieren im Deutsch. Also es muss immer eine neue Interpretation sein irgendwo, ne? Es ist halt eine Kunstform. Und ich kann schon verstehen, dass viele Leute dann so original liebend sind, weil sie sagen, ja, das ist ja das Original. Und es ist auch das Original, aber es gibt auch Fälle zum Beispiel, da wird jemand zum Beispiel anders klingend besetzt. Und dann sagen alle, ach, die klingt ganz anders. Und dann hat sich das aber der Regisseur aus dem Original so gewünscht, also aus Amerika beispielsweise, wo ich sage, naja, es ist halt alles ein Kunstprodukt und Synchron hat definitiv eine Menge Grenzen. Also wenn jetzt zum Beispiel die deutschen Soldaten mit den englischen Soldaten sprechen und das Ding ist synchronisiert und da gibt es aber noch einen Dolmetscher in der Mitte, solche Filme gibt es ja, ja. Dann ist das absurd. Also das ist echt, es gibt wirklich Sachen, da schwitzt man Blut und Wasser, wenn man nicht weiß, wie um alles in der Welt kriege ich das jetzt, ohne dass ein Qualitätsverlust da ist. Und da muss man leider Abstriche machen. Aber ich finde, generell darf man halt nicht so darüber denken, auch eben in der Branche arbeiten, dass man sagt, ja, man macht eh was Schlechteres. Nein, ich finde, der Anspruch muss schon sein, dass man eine gute Alternative bietet. Und leider, leider ist das halt nicht immer so. Aber es gibt, finde ich, gibt es solche Beispiele. Ich war auch neulich gezwungen, in Anführungszeichen, weil ich jetzt hier ich will keine Schleichwerbung machen, aber ich habe jetzt auch so einen Server, wo man irgendwie online halt Sachen gucken kann, legal, klar. Ja. Da gibt es ja mittlerweile immer mehr solche Videoportale, was mir natürlich um die Videotheken leid tut, aber es ist halt irrsinnig praktisch, es ist, ja, boah, schwierig. Auf jeden Fall war ich dann gezwungen, in Anführungszeichen Breaking Bad, auf Deutsch zu gucken und dachte, gerade wenn man so eine Serie so liebt, dann hofft man einfach und betet, dass es einfach genauso gut ist oder irgendwie da rankommt und ich war ja unglaublich begeistert und das ist tatsächlich echt schwer, dass man sich gegenseitig noch begeistert in der Branche, aber ich fand es großartig. Also die Synchronisation jetzt? Ja, ich fand es echt toll. Und ich habe, ich glaube, 4 oder 5 Staffeln, ich weiß nicht, wie viel es insgesamt gibt, ich habe nur die letzte Staffel zum Teil auf Deutsch geguckt. Das heißt, ich war ja eigentlich schon vorgeprägt und das ist immer das Schlechteste, was man machen kann, weil wir sind ja alle Gewohnheitsmenschen. Richtig. Ich habe dann auf Englisch angefangen, einen Großteil auf Englisch gesehen und trotzdem am Ende noch die deutsche Synchron toll gefunden. Und das ist ein absolutes Kompliment. Das heißt nicht, dass jede Rolle total toll getroffen ist, aber so, dass man sagt, ja, das kann man echt gucken, das macht echt noch Spaß. Und das freut dann immer wieder. Ich habe Breaking Bad auch komplett in der deutschen Fassung gesehen, ich fand es auch klasse. Also, obwohl das sicherlich schwierig war, weil da ja auch eben so ein enormer Zeitdruck war. Die wollten ja auch die Folgen so schnell wie möglich im Deutschen haben. Das ist momentan fast nur noch so. Und ich finde es wirklich einfach, ich kann es nicht oft genug sagen, man kann sich immer über Geschmack streiten, aber es sollte ein Geschmacksstreit sein im Gegensatz zu einem Qualitätsstreit. Und ich kann absolut Leute verstehen, die sagen, ja, Synchron ist echt zu oft so, dass man einfach zu viel verliert. Weil ja, das passiert halt immer öfter, ist auch ganz logisch, dass wenn Sachen so mit so viel Zeitdruck und so wenig Geld teilweise produziert werden, natürlich schaffst du es dann nicht, das alles irgendwie mit gutem Willen wegzumachen. Und das ist schade. Aber umso mehr freut man sich über die Goldstückchen, die es dann eben noch gibt, die es auf irgendwie seltsamste Art und Weise schaffen, das so toll zu machen. Oder vielleicht war ja sogar mal hier und da Zeit. Es gibt ja auch noch Filme, da sitze ich drin und denke, boah, es sieht aus wie Deutsch auf Deutsch, es hört sich klasse an, es ist super gemischt und so weiter. Ist ja auch nochmal so ein Punkt, weil Synchron einfach eine Teamarbeit ist. Es kommt nicht nur auf den Sprecher an, es kommt nicht nur auf die Regie an, es kommt nicht nur aufs Buch an oder nur auf den gemischten Ton oder dass alles synchron aussieht, sondern es kommt einfach auf alle Faktoren eben an. Und das ist halt genau der Punkt, das gibt es noch und ich finde, hey, das ist jetzt ein Plädoyer. Ich möchte natürlich, dass die Umstände wieder besser werden und dass nicht mehr so viel gedumpt wird und dass einfach wieder mehr Zeit und mehr Qualität dadurch entstehen kann. So. Aber ich glaube daran. So. So, das ist auf jeden Fall ein schöner Aufruf, würde ich sagen. Oder ich hoffe es. Oh, ja. Was hältst du denn davon, dass statt professionellen Sprechern manchmal so Prominente einfach vors Mikrofon geholt werden, wenn man das Marketing für einen Film quasi erhöhen will? Tja. Also, Gott, wo fängt man da an? Um eine pauschale Aussage zu machen, ich finde es pauschal nicht doof, aber auch da wieder die Umstände halt schwierig. Ich finde schon, dass es ganz tolle Schauspieler gibt, die dann auch noch zusätzlich gut synchron sprechen können. Das ist aber kein Muss. Ich kann ein super toller Schauspieler sein und ich tue mich unglaublich schwer vom Mikro. Oder andersrum. Irgendwie bin ich nicht so ein super Schauspieler, wenn ich vor der Kamera stehe und bin aber total toll vom Mikro. Sowas gibt es alles. Aber ich finde es einfach schwierig. Nein, Moment. Ich finde es verständlich, dass man einen Film pushen möchte, indem man irgendwie einfach, ja wahrscheinlich auch als Produzent solcher Filme hier in Deutschland oder als Verleih, ich weiß nicht genau, dass man da natürlich so viele Leute wie möglich ins Kino bekommen möchte. Das verstehe ich. Ich frage mich trotzdem manchmal um die Zweckmäßigkeit solcher Sachen, weil doch öfter auch, die haben zwar viel Zeit und die Sprecher kriegen auch ein X-faches von dem, was ein normaler Sprecher halt bekommt. Und dann sind die Sachen am Ende meistens nicht so, dass man sagt, das geht ja gar nicht, aber ich höre es. Ich höre es tatsächlich immer, wenn ich so denke, huch, was ist denn das jetzt an einem Film? Ich habe neulich einen gesehen, den nenne ich aber nicht. Schade. Ich plapper ja schon wie sonst sowas, aber nee. Auf jeden Fall habe ich den gesehen und dachte, boah, was ist denn das? Das ist so, man hört das raus teilweise, weil es einfach unterspannt ist. Es fällt ab zu den anderen Leuten. Also da ist ein Unterschied da. Und eben nicht so, dass ich sage, oh, es ist schön natürlich gespielt, weil ich liebe ja natürliche Töne und Sachen, die, ich meine, man muss nicht die ganze Zeit so klingen. Das finde ich auch ganz grauenhaft. Gänsehaut, ja. Ich meine wirklich, das finde ich ganz doof. Und Männer müssen auch nicht immer so drücken. Das ist alles nicht nötig. Aber ich finde, da gehört schon eine Menge Technik dazu. Und dementsprechend glaube ich, manchmal ist es echt schade, wenn da eben nur auf den Promi-Status geguckt wird. Zumal wir ja da auch zu dem Punkt kommen, dass bei Animationsfilmen zum Beispiel, das ist ja total absurd, dass wenn dann im Vorspann steht, gesprochen von Cameron Diaz oder irgendwas, und man denkt, nein, wir gucken doch die deutsche Fassung, nein. Und dann verstehe ich ja, dass man mit deutschen Stimmen das irgendwie marketingen möchte, aber ich finde heute echt keinen Punkt und kein Komma. Ist doch schön. Aber ich finde es immer schade, wenn es eine Statusentscheidung ist, im Gegensatz zu einer Qualitätsentscheidung. Ich bin zum Beispiel froh gewesen, und das soll jetzt nicht hochnäsig klingen oder so, aber ich habe auch schon Castings gehabt, gegen, in Anführungszeichen, irgendwelche Promis, wo ich weiß, dass meine Stellung natürlich automatisch schlechter ist, weil die können schlechter sein als ich, in Anführungszeichen, oder aber bringen halt diesen Promi-Status mit. Und ich war dann schon öfter mal auch froh, wenn ich da gewonnen habe, weil ich denke, das ist mutig, dann einfach zu sagen, nee, hier besetzen wir dann jemanden, weil wir die einfach wirklich besser auf dieser Rolle finden und nicht nur den Promi-Status. Und wenn aber zum Beispiel das Hand in Hand geht, dass jemand einfach super ist und super toll auf diese Rolle passt und dann einfach auch noch irgendwie diesen Film vielleicht zieht, dann, ja, warum nicht? Aber ich finde, ganz oft ist es eben nicht so eine solche Entscheidung und ja, dann finde ich es schade, weil der Film dann einfach nicht gewinnt, das Produkt gewinnt nicht, sondern nur die Schau, also die Schauer gewinnt. Und das finde ich schade. Ich finde, es sollte immer um das Produkt gehen und nicht um Persönlichkeiten. Also so. Wenn du ein Angebot oder eine Zusage bekommen hast, schaust du denn dann den jeweiligen Film, die Serie oder eben den Anime oder die Zeichentrickserie vorher an? Oh, mache ich total gerne. Auch da ist wieder das Ding, dass sehr wenig Zeit ist und auch ich habe natürlich nicht so viel Zeit, dass ich mir alles anschaue. Also ich gucke mir zum Beispiel Sachen nicht unbedingt an, wenn ich eine Episodenrolle habe. Das weiß ich ja gar nicht. Ich gehe ins Studio und da heißt es, hallo, also du bist jetzt hier bei Serie XY, du bist Rolle, warte mal ganz kurz, ich gucke nach. Du heißt, ach, weiß ich jetzt gerade nicht, aber auf jeden Fall, ich glaube, du bist die Schwester von, ach nee, du bist die Tochter, genau, und am Ende bringst du den, glaube ich, um. Komm, wir gucken mal ein paar Sekunden rein. Und dann bist du so, okay, das ist ja auch eine Kunst, die wir alle so ein bisschen beherrschen müssen, dass wir relativ schnell Sachen, Situationen aufgreifen können müssen und auch einen Bogen irgendwie erahnen können müssen, dass man in sowas reinspringen kann. Also da gucke ich es dann nicht, es sei denn, ich kenne die Serie sowieso und kenne auch die Episode dann schon, was ja seltenst der Fall ist, weil die Sachen ja dann hier meistens noch nicht draußen sind. Ja. Obwohl ich mir auch öfter mal einen UK-Import von neuen Sachen besorge, weil ich, also zum Beispiel, wenn ich habe jetzt bei Modern Family mitgesprochen und war großer Fan der Serie und war auch richtig aufgeregt mal bei so einem Probesprechen. Ja. Das hat man selten, weil wir haben so viele liebe Kollegen und eigentlich ist es dann meistens, ich denke, es hat schon Grund, wenn jetzt ich oder sie oder wer auch immer das bekommt und man neidet sich, also habe ich das Gefühl, nicht wahnsinnig viel. Und das ist schön. Und da war ich aber total aufgeregt und dachte, ich möchte das bekommen, ich bin so ein Fan von der Serie. Ja. Und da hatte ich eben auch vorher schon das UK-Import gekauft und mir angeschaut. Und ich bin da sehr hinterher, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es wird ja immer mehr geschützt. Die Sachen, die Kopien, die wir bekommen, mit denen wir dann arbeiten müssen, sehen meistens auch echt grauenhaft aus. Okay. Also eine ganz schlechte Qualität, was das Arbeiten echt erschwert. Also auch wirklich die Synchronisation erschwert. Und da finde ich auch wieder verständlich, dass sie sich da schützen wollen vor Diebstahl. Aber es macht halt unsere Arbeit so viel schwerer, dass ich denke, dann hat sich schon wieder ein bisschen gebessert, weil wir haben manchmal so Rotation, nee, wie heißt es, ich habe vergessen, wie das heißt, wir haben es immer Adventskalender genannt, weil alles war geschwärzt, nur teilweise das Gesicht oder teilweise sogar nur der Mund war frei zu sehen und so kannst du ja nicht einen Film sehen. Das klappt ja gar nicht. Das ist eine Katastrophe. Ja. Ich habe eine bei einem Film gesprochen, die, ich sag jetzt auch den Namen, ich weiß nicht, was man da sagen darf, aber bei einem Kinofilm, wo es genau so war, und die hat die ganze Zeit so gesprochen. Und ich wusste gar nicht, was sie macht. Ich dachte, oh Gott, sitzt sie auf jemandem drauf? Was macht sie denn? Das war so. Und ich wusste buchstäblich nicht, was die körperlich macht. Und ja, so kannst du echt nicht arbeiten. Und also nur sehr erschwert. Und dementsprechend, ich versuche immer, die Kopien vorher zu bekommen. Oft ist das aber nicht möglich. Da musst du versuchen, während der Arbeitszeit da dich irgendwie in einen kleinen Raum zu setzen und dir den Film vorher mal anzusehen. Manchmal kannst du dann auch mit dem Aufnahmeleiter sprechen. Der macht das dann so, dass du am Wochenende kommen kannst, also nicht während deiner normalen Arbeitszeit. Aber das mache ich schon sehr oft. Ja, das versuche ich schon da so oft wie möglich bei größeren Rollen die Sachen vorher zu sehen, weil ich doch einfach dann, ja, es erklärt sich einfach mehr von selbst und ich habe eine größere Freiheit, was ich dann letztlich spiele, weil ich ein anderes Gefühl für die Rolle habe, was ich mit der machen möchte. Gab es denn schon mal irgendwie eine Rolle, wo du dich fehlbesetzt gefühlt hast? Oh ja, auf jeden Fall. Das ist auch das Schlimmste, was mir passieren kann, weil ich habe eine relativ junge Stimme und ich kann mit der ja recht viel machen. Also ich finde es auch toll, dass nicht jede Rolle gleich klingen muss, ohne dass ich meine Stimme automatisch verstelle. Also das ist ja, ich kann ja denken, also mir auch die Schauspielerin anhören, wenn die nasaler ist und das sitzt weiter vorne, dann klingt das so. Oder wenn die mehr im Körper ist, das automatisch geht das weiter runter. Das ist immer noch meine Stimme, aber ich arbeite mit der halt. Ja. Aber ich war echt neulich erst bei einem Regisseur, den ich nicht kannte, besetzt für eine schwarze Mama, sage ich jetzt mal. Okay. Ach so, ja, okay. Ich spreche ganz oft mit Christian Zeiger, Christian Zeiger und ich sind ganz oft entweder auf die gleiche Rolle beim Probesprechen, auf einen Jungen, oder wir sind Geschwister. Und Christian Zeiger hat ja nun auch noch eine recht junge Stimme und der kam mir entgegen aus dem Atelier und meinte, hey, du bist hier meine Mutter. Ich so, was? Ich bin was? Und dann sollte ich echt, hatte ich, weil ich so eine, eine Frau, die eben zwei Kinder hatte, die dann irgendwie einen Autounfall mit denen hatte und dementsprechend auch hoch emotional werden musste. Oh. Und ich war irgendwie die ganze Zeit nur dabei, irgendwie meine Stimme so erwachsen wie möglich klingen zu lassen. Und dann kam von dem Regisseur, der mich ja leider auch nicht kannte, und ich dachte, oh Gott, was muss der von mir denken? Er meinte, na, ein bisschen spielen musst du auch noch. Ich so, ich weiß, ich bin so beschäftigt, das irgendwie hinzubekommen. Ich habe wirklich gefleht. Ich meinte, Leute, besetzt mich doch bitte, bitte um. Ich nehme es euch echt nicht übel. Bitte schickt mich nach Hause. Das ist, irgendwo ist halt eine Grenze. Und die Grenze ist halt einfach, wenn man mich auf eine wirklich erwachsen klingende 40-Jährige besetzen möchte, dann bin ich einfach fehlbesetzt. Und das macht dann keinen Spaß, wenn man sich fehlbesetzt fühlt und einfach merkt, man kann dieser Person, die da einfach das gerade spielt, nicht gerecht werden. Und man drückt sich da einen ab oder man, also ne, man versucht die Stimme einfach irgendwo hinzubekommen und kann sich kaum auch noch aufs Spiel konzentrieren und überhaupt. Also das ist schon doof. Das passiert manchmal. Und das ist wirklich, das ist nicht schön. Also ich habe schon 1, 2, 3, 4 solcher Sachen gehabt und bin dann auch wirklich nicht böse, wenn man sagt, Lisa, komm, wir machen das mit jemand anders. Wenn das einfach wirklich mal dem Aufnahmeleiter zum Beispiel durch die Lappen gegangen ist, der hatte irgendwie nicht genug Zeit zu gucken, was ist denn das für eine Rolle, und dachte, ach, das passt schon. Und dann ist das aber eine, die lieber Martina Träger sprechen sollte oder so. Das ist dann doch ein Unterschied. Ja. Wurdest du denn schon mal so erkannt oder vielleicht auch nur anhand der Stimme? Oder bei dir ist ja, weil du auch Schauspielerin bist, nochmal eine andere Sache. Wirst du oft erkannt? Nein, ich werde nicht oft erkannt. Also ich werde tatsächlich ab und zu mal erkannt, aber das ist dann auch immer eine ganz liebe, nette Begegnung. Also ich habe bis jetzt noch nichts gehabt, wo ich irgendwie, wo es sehr unangenehm war oder so. Es gibt schon so ein paar Leute, die dann irgendwie auf einen zukommen und sagen, hey, kennen wir uns nicht irgendwie? Und dann kommt man aber drauf, dass sie dich dann doch irgendwie aus dem Fernsehen kennen. Okay. So, das ist dann aber meistens echt ganz nett, weil man ist sich ja selbst manchmal unsicher. Man denkt dann, oh ja, kenne ich dich? Ich weiß es nicht. Und dann kommt man aber drauf, dass man dann eben Schauspielerin ist und dann sagen sie, ach natürlich, du warst doch bla bla bla. Und bei der Stimme ist das so, dass Leute das eigentlich nur erkennen, wenn sie es wissen. Ja. Ja. Okay. Mhm. Das ist auch ganz gut. Also ja, ich finde auf jeden Fall. Ich finde, das ist, also ist mir halt nicht das Wichtige so am Job. Es ist natürlich auch wieder da so ein zweischneidiges Schwert, weil man ja sehr viel, das nennt sich ja Marktwert. Das heißt, man wird natürlich häufiger dann auch irgendwie besetzt. Da sind wir wieder bei dieser Promi-Besetzung. Ja. klar, es ist besser, wenn du auf eine gewisse Art und Weise den Namen machst oder so. Aber jetzt für mich als Person ist mir das nicht so wichtig. Ich arbeite lieber an tollen Rollen, sowohl beim Synchron als auch wie ich spiele. Und da ist das eher sowas, was dann damit teilweise ein bisschen Hand in Hand geht. Und das heißt nicht, dass das nicht Spaß macht, dann auch mal über einen roten Teppich zu gehen. Aber es ist nicht das, warum ich es mache. Ich glaube, dann würde ich auch anders an die Dinge rangehen. Dann könnte ich mein Gesicht ganz anders in die Kamera klatschen. Also ja. Wir haben ja viele Möglichkeiten in Deutschland, die ich dann teilweise, und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Serien oder so, weil da habe ich höchsten Respekt vor, das habe ich auch alles schon gemacht, sondern jetzt buchstäblich, was ich eben nicht so toll finde, sind einfach diese ganzen Leute, die einfach nur vor die Kamera wollen und dann irgend so eine schlechte Doku-Soap-Geschichte machen. Ja, das finde ich zum Beispiel ganz grauenhaft oder absolut. Einfach so niemand sind, in Anführungszeichen, aber damit sich so im Vordergrund drängen, das finde ich in Ordnung. Ich verurteile das nicht, überhaupt nicht, weil jedem das seine. Und wenn das klappt, ich meine, bitteschön, ich umso, also weißt du, dann sollen die das machen. Aber es ist nicht das, was ich möchte. So. Ja, ich möchte spielen und das ist das, was mir Spaß macht, nicht diese Öffentlichkeitsarbeit. Die kann auch Spaß machen, aber es ist nicht mein Ziel. Ja. Wie ist das denn eigentlich, wenn man sich was anschaut, bei dem man selbst mitgesprochen hat? Kann man dann die eigene Stimme ausblenden? Das geht immer besser. Also am Anfang war das schwieriger und es gibt immer noch so Momente, wo es einem schwerfällt. Aber nee, man lernt das tatsächlich. Man lernt das, damit umzugehen. Und ja, auch einfach, ich weiß nicht, auch nicht so kritisch vielleicht auch zu sein. Dann zumindest was die Stimmfarbe oder so angeht. Also was das Spiel angeht, da bin ich schon weiterhin auch sehr kritisch, wenn ich mir die Sachen dann anhöre und denke, ah, da hätte ich gerne nochmal so oder so. Oder Mensch, ja, das hat doch gut geklappt. Also solche Situationen gibt es auch. Aber ja, es ist wirklich, ich finde es komischerweise, finde ich es schwieriger, meinen Anrufbeantworter zu hören und zu besprechen. Als irgendwie einen Film, wo das ja doch irgendwie auch schöner gemischt ist, anzusehen. So meine Mailboxen sind immer eine Katastrophe. Und das ist auch so, wenn man dann bei Kollegen anruft, die dann vielleicht Freunde von einem sind und so, und da merkst du aber, dass die damit auch Probleme haben, weil wenn die dann sagen, hallo, hier ist sowieso für meine sonst was, rufen Sie das an, ansonsten, das ist mein privates Telefon. Und man denkt, okay, das, so möchtest du nicht gerne hören. Das ist dann sehr, sehr lustig, weil du dann merkst, okay, ich bin nicht allein, dass ich meine Stimme in solchen Situationen auch noch nicht gut hören kann. Das hörte sich jetzt gerade ein bisschen wie Emma Watson an, finde ich. Also die deutsche Stimme von Emma Watson. Wir kennen uns leider gar nicht. Hörte sich aber sehr danach an jetzt gerade, also hatte ich das Gefühl. Ja, Peterman heißt sie. Die hat neulich auch in einer Serie mitgesprochen, wo ich, also wir haben uns schon sicherlich die Klinke in die Hand gegeben, aber die kommt ja aus München. Und München und Berlin, sie ist zwar, glaube ich, jetzt auch öfter in Berlin, aber man kennt sich dann leider nicht so gut. Also wir Berliner unter uns und ich glaube, die Münchner unter sich, da kennt man sich besser als so. Das heißt, wenn da eine Parallele war, dann war das nicht auf sie bezogen. Ich habe tatsächlich an einen Mann gedacht in dem Moment, aber ich habe natürlich nicht so klingen wollen wie er. Okay. Du bist ja auch als Schauspielerin vor der Kamera aktiv. Wie kann man denn diese Arbeiten miteinander vergleichen, beziehungsweise hilft dir diese Erfahrung besser, sich in die Darsteller hineinzuversetzen beim Sprechen? Beides. Ich bin ja Schauspielerin, ich würde mich immer als Schauspielerin bezeichnen und ich finde, Synchron ist halt so eine weitere Bereicherung meines Bereichs. So. Ich weiß nicht, es bedingt sich irgendwie gegenseitig. Ich singe auch total gerne und habe ja auch irgendwie schon auf der Bühne gestanden, ein Musical gemacht und ich finde es immer toll, so verschiedene Bereiche auszuprobieren, weil man lernt aus jedem Bereich und kann das dann im anderen wieder anwenden. Ich habe zum Beispiel eine Menge über meine Stimme erfahren durch die Synchronarbeit. Also durch dieses tägliche Training auch, was man hat. Und tatsächlich auch so für Momente, man sieht ja viele Leute spielen und spielt dann das ja nicht nach, sondern man bringt ja auch so sein eigenes Ding rein, aber man lernt viel so über Rhythmik und solche Sachen. Also ich finde es schon sehr spannend, da beides machen zu dürfen, auch selbst wieder vor der Kamera zu stehen. Und das ist ja nochmal ein ganz anderer technischer Ablauf. Also beides ist, ich finde es zum Beispiel als Schauspieler toll, dass ich mich auch selbst synchronisieren kann, weil das ja ganz oft auch der Fall ist. Es ist immer doof, wenn du was toll gespielt hast, aber irgendwie hat der Ton dann irgendwie, ist gerade ein Flugzeug drüber geflogen oder so, während du deine tolle Szene da spielst. Das heißt, den Ton kann man nicht verwenden, du musst dich synchronisieren. Und wenn du das dann nicht kannst und das wird dann schlechter als das, was du vorher da am Set gespielt hast, ist das natürlich schade. Also von daher bin ich schon froh, dass ich beides machen darf. Und ja, weitestgehend vielleicht auch kann, hoffe ich. Oh Gott, ja. Als Stammsprecherin von Chloe Moretz hat man ja eine Vielzahl von Rollen zu verkörpern, zum Beispiel auch in Kick-Ass. Wie meisterst du das? Ich meine, sorry, aber Kick-Ass ist natürlich geil, weil ich werde bezahlt, um Ausdrücke zu sagen. Wie geil ist das denn? Ja. Kaum einen schöneren Job. Ja, wie meister ich das? Es ist immer wieder eine große Freude, solche Sachen zu machen, die auch vielleicht extremer sind und so. Ja, weiß ich nicht. Was soll ich dazu sagen? Ja, so diese Action-Einlagen zum Beispiel auch. Ja, super, aber ich bin eh so eine Action-Tanze. Ich mache das generell auch gerne selber und so. Also ich bin auch so ein, ja, Wirbelwind. Ich würde das am liebsten, solche Sachen, da kribbelt es mir dann, weil ich denke so, oh, so ein Stunt-Training, das hätte ich dann auch gerne gehabt oder irgendwie so. Und ja, ich bin auch jemand, ich spiele auch Tetris und gehe dabei mit. Das heißt, ich bin eh ein sehr bewegter Mensch. Da muss man beim Mikro natürlich immer aufpassen, dass man muss den Kopf natürlich immer in so einer Position halten, dass man sich jetzt nicht, wenn ich mich jetzt umdrehe vom Mikro, dann klingt das so nach dem Motto. Ja. Das klingt dann ja ganz grauenhaft. Aber das heißt, ich muss mich bewegen, ohne dass irgendwas klappert, also Ringe oder Schmuck oder sowas oder Kleidung. Aber ich gehe dann schon ordentlich mit. Also ich glaube, es wäre ganz lustig, manchmal die Kamera daneben zu stellen, also bei Kollegen und mir, glaube ich, generell, weil das schon echt lustig aussieht, wenn man dann so diese Kung-Fu oder was weiß ich, Bewegungen dann so mitmacht. Ach so, okay. Also ich mache schon eine Menge mit. Doch, so. Ja, das ist doch schön, dann passt ja auch super auf die Rolle, das merkt man ja auch im Endergebnis. Das ist lieb. Der sehr gut geworden ist. Ja. Oh, danke. Jetzt bin ich gut. Ach, also ja. Carrie ist ja vor kurzem auch auf Blu-ray und DVD erschienen. Hat dir der Film bzw. die Rolle auch zugesagt? Ich habe den Film noch gar nicht in der letzten Schnittfassung gesehen. Ja. Den habe ich mir vorher angesehen, nee, also auf Englisch, und dann gesprochen. Und ich habe den aber noch nicht im Kino gesehen. Ich habe das Buch damals gelesen und finde es deshalb so ein bisschen schwierig generell. Ich fand Chloe eine super Besetzung, ja. Und fand es echt schade, dass man sie, also das, was die erste Schnittfassung, die ich gesehen hatte, fand ich echt ein bisschen langweilig, was ich schade finde, weil ich finde, man hätte sie da noch näher in, also schauspielerisch tatsächlich ist das eine Kritik, dass man sie, also schauspielführungstechnisch, weil ich finde, sie hat das drauf und sie muss nicht nur so auf kleines schwarzes Entlein machen, sondern sie kann auch dazu gemacht werden. Ich fand sie zu hübsch für die Rolle, also man hätte sie noch mehr Mut zur Hässlichkeit in so eine Richtung drängen können. Mhm. Und auch, weißt du, in dem Buch ist das eine kleine, picklige Dicke, die ja. einfach immer ihren Frust in sich reinfrisst. Und da kann man das psychisch so einfach so gut verstehen, dass sie irgendwann merkt, boah, ich habe Kräfte. Oh, und jetzt könnt ihr mich alle mal, ja? Ihr seid einfach mal, weil jetzt habe ich Macht über euch oder so. Nicht, dass man das gut heißt, aber es ist so menschlich verständlich. Auf ja, Weise. Klar. Und bei ihr ist es so, es passiert alles so über sie und es ist fast ein bisschen schade, weil sie ist mir zu opferlich und ich hätte gerne beides gehabt. Und das war dann beim Spielen auch so, dass ich dann teilweise gedacht habe, Mensch, können wir da noch ein paar mehr Ecken reinbringen, weil ich fand es sehr glatt, so ja. glatt inszeniert. Ja, es ist... Es ist ja auch ein Remake, also es und das Remake, das hält sich ja auch eben sehr an die Filmvorlage und gar nicht mal an das Buch so. Das ist ja dann eigentlich auch schade. Das ist auch schade, ne? Finde ich auch. Also wie gesagt, ich rede jetzt über was, wo ich die finale Fassung noch nicht gesehen habe. Also als wir synchronisiert haben, haben wir eine Menge auch so Final Takes bekommen. Das heißt also, man geht dann nochmal für bestimmte Änderungen, wo einfach der Schnitt sich in den Staaten geändert hat, geht man dann nochmal für so Retakes rein und so, aber dann entsteht natürlich kein Gesamt, so ein Film hat natürlich so einen Gesamteindruck, wenn man ihn so dann am Ende guckt und das habe ich halt noch nicht, aber das, was ich hatte, war so ein bisschen, ja, ein bisschen langweilig, aber es ist mein Geschmack, so, ich hätte es anders gemacht. In der Serie Shameless sprichst du ja ebenfalls mit, also die Rolle der Karen, gespielt von Laura Slade Wiggins. Wie sind deine Erfahrungen in Bezug auf diese Serie und wie unterscheiden sich generell die Tätigkeit an einer Serie und an einem Film? Also Serie ist ja auch beim Spielen schon so, dass du natürlich mehr Möglichkeiten hast, eine Rolle irgendwie ja, auszureizen. Also du hast natürlich eine viel längere Zeit, eine viel größere Bandbreite, was du mit dieser Figur erleben kannst. Und na, ein Film ist halt abgeschlossen und auch schneller vorbei, hat teilweise in Deutschland einfach bei der Synchro mehr Zeit zur Verfügung als so Serien. Das ist dann manchmal schon echt so ein bisschen Fließbandarbeit, leider. Ja. Klar, auch da wünsche ich mir wieder mehr Zeit für. Aber es ist natürlich cool, so eine Serie zu haben, weil auch ich dann ja länger bei einer Rolle bleiben kann und auch mit der dann mehr Sachen durchmache. Also ich meine jetzt gerade bei Shameless, bei ihr, habe ich neulich erst dran gedacht, weil ich sie jetzt in einer anderen Serie gesprochen habe. Ja. Auch noch, dass sie ja auch echt eine Menge durchmacht. Also das Autorennen und dann auf einmal tatsächlich auch behindert spielen können und ein Kind bekommen vorher und hast nicht gesehen. Also sie hat eine Menge Facetten, die sie da so zeigen kann. Und das ist natürlich Gold. Also das macht natürlich irrsinnig Spaß. So. Ja. Und dementsprechend lobe ich mir das natürlich. So Serien sind dann schon cool auch zu sprechen, aber so ein richtig schöner Film, wenn man dann mit einem Regisseur zum Beispiel arbeiten kann, der ihn dann, weil er mehr Zeit zur Verfügung gestellt bekommen hat, vielleicht einfach auch mehr fordern kann, das ist natürlich auch, hat natürlich auch was für sich. Aber das sollte halt nicht der Punkt sein. Ich finde, für alles sollte halt einfach die Zeit da sein, die man braucht, um das Produkt halt so toll zu machen. Und es sollte keinen qualitativen Unterschied geben zwischen einer Serie und einem Film, so. Finde ich, weil es dem ja einfach vom Produkt her, wenn das aus den Staaten jetzt in dem Fall wieder kommt, ja auch nicht so ist. Es ist ja großartig, was die an Serien machen. Ja. Da können wir uns echt eine Scheibe abschneiden. Ja, das stimmt. Mehr hochhalten. Wobei ich dann noch einfach sagen muss, mir fällt das vor allem in so Sachen auf, wo Leute sitzen, die vielleicht mit einer Sache vielleicht gar nicht so viel anfangen können oder so. Wenn ich jetzt zum Beispiel Regie für einen spanischen Film machen müsste, würde ich sagen, ich kann Spanisch sprechen, aber eben nicht gut genug, als dass ich mir jetzt zumuten würde, dieses Buch zu schreiben auch. Da würde ich jemanden nehmen, der Muttersprachler ist, der vielleicht noch bessere Ideen hat, da irgendwie das umzusetzen, wenn das irgendwie möglich ist, ja, jemand Bilinguales zu finden. Und das ist dann zum Beispiel, wenn ich jetzt an Anime oder sowas denke, ist das teilweise echt grauenhaft, weil die Leute nicht wissen, was sie da vor sich haben. Weil ich schließe mich da tatsächlich nicht mit ein. Also ich kenne mich in dem Genre viel zu schlecht aus, aber ich weiß eben von Freunden, die das toll finden und auch die Tochter von einer guten Freundin meiner Familie, die kann halt auch perfekt Japanisch. Ja? Ja. Die Anna ist, ich glaube, sie wird jetzt 17 oder sowas und die hat auch schon, also die ist totaler Fan und die merkt dann natürlich enorm die Unterschiede, die dann zwischen der deutschen und der japanischen Originalfassung sind. Und ich finde, sowas darf einfach nicht sein, dass da Leute sitzen, die das nicht kennen, das Genre, die dann irgendwie nicht wissen, dass es da so Charaktere gibt, die immer wieder auftauchen, die bestimmte Charaktereigenschaften mitbringen müssen, damit das Ganze letztlich irgendwie Sinn ergibt. Und ich als Sprecher komme dahin, ich habe ja die Vorbereitungszeit gar nicht gehabt und ich wünsche mir dann natürlich immer einen Regisseur, der mir genau das mit einer Inbrunst erzählen kann, dass ich angesteckt werde. Ja. Weil der dann sagt, Mensch, nee, wir müssen hier noch und pass auf, die ist sowieso, weil... Und das ist dann natürlich schade, wenn du jemanden drin hast, hinten sitzen hast, der dann irgendwie das so wegarbeitet. So, ach ja, komm, ist doch alles dasselbe und quietsch mal ein bisschen rum oder so. Das finde ich ganz, ganz blöd, weil dafür haben wir da auch eine zu große Fanbase von Animes und aus gutem Grund, einfach weil das ja schon echt, wie gesagt, es ist nicht mein Genre. Also ich bin da jetzt nicht so involviert, dass ich da wüsste, wie man es komplett richtig macht. Aber ich finde, da muss man einfach, wir haben ja genug Leute, da muss man Leute finden, die in der Regie sitzen, die sich da genug auskennen. Und ich finde, das ist manchmal eben nicht der Fall. Und Regie heißt ja, dass sie dann die Spielführung machen. Das heißt, sie müssen natürlich dann bei mir dann dafür sorgen, dass ich nicht in die völlig falsche Richtung gehe. Weil ich ja die Sprache auch nicht verstehe, aber wenn es denen egal ist und du dann teilweise auch nachfragst und dann heißt es, ich weiß es nicht, das finde ich schade. Ja, das ist natürlich sehr schade. Ne? Am besten wäre es ja, wenn da so ein richtiger Fan sitzt, der sich damit richtig beschäftigt. So, ne? Also zumindest im Team. Es ist ja immer, ich finde es immer toll, wenn das Team halt gut funktioniert. Wenn es halt Leuten nicht egal ist, aber sie und sie auch wirklich mit Herzblut drin sind, aber eben auch nicht zu verbissen sind, weil es bleibt eine Teamarbeit. Es kann nicht nur einer dieses Ruder an sich reißen. Das funktioniert auch nicht tatsächlich, wenn man dann zu nerdig dran geht. Aber ich bin halt eher selbst ein Nerd und Fan davon, irgendwie wirklich Sachen zu versuchen, so detailgetreu wie möglich irgendwie zu machen. Von daher, ja, klar, ich fände das, wenn auch da wieder so Mut wäre, zu sagen, naja, wir selber wissen nicht genau, wie es geht, aber wir finden es wichtig genug, als dass wir sagen, wir rotzen das jetzt nicht doof weg, sondern wir melden uns jetzt bei jemandem, der da vielleicht eine Beratung macht. Genau wie es Sprachberatung gibt, wenn ich jetzt irgendwie Russisch rückwärts reden muss, dann kriege ich ja schon eine Sprachberatung an die Seite gestellt, bestenfalls. Dass man dann sagt, naja, wir machen jetzt hier einen Film, da kennen wir uns nicht genug aus, aber es gibt ja Leute, die sind da Profis quasi, weil sie so tolle Fans sind dann davon. Und dann nehmen wir die und lassen uns von denen beraten. Das fände ich zum Beispiel eine super Sache. Also total. Ja. Ja. Nochmal zurück zu Shameless. Also ich finde zum Beispiel, dass Karen wirklich, also ich muss sagen, viele, also trotz dieser Verschlagenheit dieser Figur, war es immer so eine meiner Lieblingscharaktere, muss ich sagen. Weil sie eben so viel durchmacht. Es ist, das ist ja wirklich so. Das ist ja auch wirklich, muss ich ehrlich sagen, richtig klasse gespielt, ne? Also von dir auch natürlich auch, ne? Ganz klar. Ja, von ihr. Ich habe ja, ich habe die deutsche Version gesehen. Und von daher, da passiert ja eine Menge. Also in jeder Staffel passiert ja so viel mit ihr teilweise. Mhm. Und deswegen finde ich das ja halt auch so interessant. Und das ist, also, wie siehst du denn die Serie Shameless an sich? Hast du da gerne mitgesprochen? Ja, ich hab da sehr gerne mitgesprochen, weil ich die Serie auch cool finde. Ich habe jetzt nicht alles gesehen, auch nicht alles auf Deutsch gesehen, aber ich habe immer mal wieder hin und her geschaltet und es funktioniert auch da wieder, finde ich, ganz gut. Auch wenn da wieder das Problem, wir hatten auch natürlich zu wenig Zeit und so weiter und so fort. Ja. Also die Bedingungen waren auch nicht jetzt eben auch nicht golden so, aber ich finde, die Leute haben natürlich versucht, das Beste draus zu machen, auch die Regie und so sehr engagiert. Und nichtsdestotrotz, klar, wäre auch hier wahrscheinlich mehr Zeit wieder ganz cool gewesen. Aber ja, ich fand, es hat funktioniert. Das hat auch die Synchro hat irgendwie funktioniert, das, was ich gehört habe. Ich weiß, Kaya spricht ja da eine große Rolle und ist da auch, finde ich, irgendwie sitzt irgendwie wie Arsch auf einmal, wie man hier in Berlin sagt, irgendwie ja, drauf. Ja. Nee, so, ich finde auch der ja, er nennt sich Patty, ich weiß gar nicht, also der mein, na, wie heißt mein Freund. Pat. Phil. Nee. Phil. Philipp. Phil. Lip. Ja, Lip, Lip. Oh, ja. Jetzt höre ich mich wieder doppelt, weißt du? Deshalb bin ich gerade so irritiert. Okay. Ich war nichts. Ich versuche es auszublenden. Ja. Genau, und der finde ich jetzt auch super drauf, weil das ist so schön, wenn die Leute dann auch so, ich sage jetzt mal, verschleifen dürfen. Weil wir sind ja immer froh als Synchronsprecher, wenn es nicht so klinisch reinklingen muss, weil du hast sowieso schon, es darf nicht spratzeln, es darf nicht klicken, so, also alles, was so menschlich ist, klingt vor einem Mikro halt einfach doof. Also wenn ich als normaler Mensch ein bisschen schmatze, dann ist es nicht so schlimm, wie wenn ich es vom Mikro mache, weil dann klingt es, als würde jemand einen Lichtschalter an- und ausmachen. Also es man muss schon auf viele Sachen achten. Und ich finde zum Beispiel, er macht das auch toll, dass er die Sprache so natürlich bedient und das so, ich finde, es klingt sehr, sehr natürlich und nicht so sauber und fein. Und das, hat mir sehr gut gefallen. Wo du anfangs gesagt hast, du sprichst nicht gerne Pornos, du musstest da ja auch durch viele Sexszenen durch. Ja, ich habe auch kein Problem mit Sexszenen, also das, ich habe kein Problem mit allem, was das Schauspiel so zu bieten hat. Ja. Darum geht es nicht. Das finde ich toll. Ich finde es so nicht so sinnvoll, ein Porno zu synchronisieren. Weil das einfach, da ist ja, ich meine, warum liegt denn hier und so weiter, das muss man ja nicht synchronisieren. Ich finde das, ja, weiß ich nicht. Ja, nein, aber gegen Sexszenen und sowas habe ich überhaupt nichts. Ist auch nicht unangenehm zu spielen. Nein, es ist ja. Ich meine, wenn man da so vorm Mikro steht und dann die ganzen, alle möglichen Emotionen durchmacht, dann. Das gehört dazu. Also, ich finde auch dieser Mut zur Hässlichkeit, das habe ich vorhin schon mal gesagt, und das hat auch sie in dieser Rolle zum Beispiel, das finde ich generell ist ein sehr wichtiger Punkt. Also, auch sehr uneitel bei sowas zu sein und sich einfach reinzuschmeißen. Natürlich ist das was anderes, wenn dann irgendein lüsterner Regisseur hinten drin sitzt und sich da irgendwie dran aufhält, aber bestenfalls nicht. Da haben wir ganz nette Leute, die da auch irgendwie, die da professionell irgendwie sind. Nein, also von daher ist das eine schöne menschliche Facette, genauso wie Weinen, zwar auch irrsinnig schwer ist und ich stehe meistens auch echt heulend vom Mikro und ärgere mich, dass ich mich an sie anpassen muss und sie nicht an mich, aber so nach dem Motto. Ja. Aber so ist das halt und das macht dann auch Spaß und das ist ja dann auch wirklich, sind ja dann so Arbeiten, die fordern einen und da ist man natürlich dann auch echt froh, wenn man das Gefühl hat, so, boah, das hat irgendwie, das hat funktioniert einfach. Man hat Spaß gemacht, es hat funktioniert. Und ja, nein, also ich schäme mich da jetzt nicht unbedingt, wenn ich dann in die Sexszene gehe. Ich denke da ja nicht an die Leute außen, sondern ich denke dann halt in der Situation. Ich bin ja dann in diesem Moment halt irgendwie da und da ist gar kein Gedanke frei für irgendwelche Schamgefühle in dem Sinne. Ja. Du sprichst ja außerdem auch Emma Roberts natürlich auch in Wir sind die Millers, um einen aktuellen Film aufzugreifen. Hat dir der Film und die Rolle zugesagt, beziehungsweise machen dir Komödien generell Spaß? Auch da wieder, also ich bin da recht vielseitig, dass ich mir Sachen angucke. Also wenn ich jetzt eine Komödie, das ist ja so richtig so eine schöne, blöde Komödie, wenn ich mir die ansehe und dann irrsinnig viel Tiefgang erwarte, sitze ich im falschen Film. Aber klar, ich weiß nicht, ich habe gelacht, ich habe Spaß gehabt. Ich habe sowohl in der deutschen als auch in der englischen Version gelacht und hatte meine Freude. Finde auch Komödie, wenn sie gut gemacht ist, hat das viel mit tollem Timing zu tun und mache ich dann auch total gerne. Ja, genauso gerne, wie ich halt auch ein schönes Drama spiele und da wieder andere Herausforderungen habe. Nö, finde ich toll, hat Spaß gemacht und Emma spreche ich ja auch immer gerne. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich spreche ja American Horror Story, da spreche ich ja die Tysa oder Tysa Fanning, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird, Tysa, in der ersten Staffel. Ja. Und die werden ja alle wieder besetzt sozusagen. In anderen Rollen tauchen die ja dann wieder auf. Ich weiß nicht, ob dir die Serie was sagt. Doch, klar. Ja. Und in der dritten Staffel taucht sie dann halt auch wieder auf in einer anderen Rolle. Und wer kommt als neues Mitglied in diese Serie? Emma Roberts. Oh, okay, dann ist man wieder von der Herausforderung. Weil dann wirklich lange, lange debattiert wurde, was macht man? Ja. Spreche ich beide oder nicht? Das hat man sich dann aber nicht getraut, dass man nicht beide sprechen lässt. Das gleiche gab es ja auch bei... Du musst nicht unterbrechen, weil ich rede ja wie ein Wasserfan. Es gab es ja auch bei dem Film Escape Plan. Da haben ja Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger die Hauptrolle. Und da wurde ja ganz, ganz viel debattiert und dann wurde sich dafür entschieden, dass eben Arnold Schwarzenegger, weil er die kleinere Rolle hat, mit einem anderen Sprecher besetzt wird. Und im Nachhinein dann eben ganz, ganz viele Fans und so dagegen sind. Also die sind wirklich für eine Neusynchronisation, weil die dem Sprecher natürlich auch zutrauen, dass er es geschafft hätte, beide Rollen eben zu meistern. Gerade weil das so eine kleine Rolle war, ne? Ja, genau. Ja, es ist eine ganz schwierige Geschichte. Ich habe letztlich die Entscheidung auch verstanden und auch, also es wurde wirklich hin und her überlegt, auch ob ich Emma spreche, ob ich Tysa Fanning spreche oder so. Und da hat man sich, finde ich, letztlich für, was mir immer wichtiger ist, für das Produkt entschieden, weil die Fans von dieser Serie, die wollen mich in der Rolle, die ich halt in der ersten Staffel, nicht in der Rolle, sondern als die Schauspielerin in der ersten Staffel hören, denke ich. Und da kann ich natürlich verstehen, dass das dann einfach für die Serie sich entschieden wurde. Wie gesagt, man hätte definitiv ausprobieren können, nicht beide sprechen zu lassen, aber auch das birgt natürlich ein Risiko. Es sind beides junge Frauen und beide mit sehr großen Rollen, die teilweise einfach auch wirklich viele Szenen miteinander hatten. Und das war ja noch nicht abzusehen, wie groß jetzt welche Rolle wird und so. Ich kenne ja jetzt die Synchro noch nicht. Ich weiß nicht, wie Gabi das gemacht hat. Sie wird das bestimmt ganz toll gemacht haben. Aber natürlich bin ich da nicht frei von Gefühlen dafür, weil ich eben Emma auch sehr schätze. Und ich weiß gar nicht, ich war in einem totalen Zwiespalt, weil ich hätte mich gar nicht entscheiden können, wen ich lieber da gesprochen hätte. Und dementsprechend, die Entscheidung ist mir ja abgenommen worden, indem ich nicht beide gesprochen habe. Und ich war froh, überhaupt mitzusprechen. Punkt. Also das muss man auf dem Boden bleiben und sagen, ey, ich bin froh, dass ich eine der Rollen sprechen durfte. Aber klar hängt man an den Leuten, die man schon öfter gesprochen hat. Ich finde, also es gibt einfach so ein paar Leute, die sehe ich und ich bin automatisch drin. Also ich spiele irgendwie automatisch mit denen. Und das passt dann einfach so gut, dass ich natürlich gerne immer auch dann ihre Stimme bin. So, ja, man ist einfach da schon so verbunden auf eine gewisse Weise. Ja. Im Anime Angel Beats sprichst du ja die Yui. Du hast vorhin gesagt, du wirst manchmal vielleicht ein bisschen zu wenig wirklich mit dem Genre bekannt gemacht. Hat das deiner Meinung nach trotzdem funktioniert? Also konntest du dich so ein bisschen auch in die Rolle reinversetzen und die auch sprechen? Also ich habe das Gefühl, dass ich das konnte, aber ich habe keine Ahnung. Also ich habe da wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, keine Ahnung. Ich hab das auch nicht gesehen dann. Ich habe es weder vorher gesehen, noch habe ich es nachher gesehen. Ja. Es gibt einfach manchmal Situationen, wo man nicht ans Material kommt und so weiter und sich die Situation auch nicht ergibt. Manchmal ist auch nicht klar, wie groß Rollen werden. Da kann wirklich niemand was dafür. Dann denkt man ist in einer Episode drin und auf einmal ist man die zweite Hauptrolle gefühlt. Ja. ich kann es nicht sagen. Was kannst du mir sagen? Hat das funktioniert? Ich hatte Spaß, aber hat es funktioniert? Ich werde die deutsche Fassung mir noch anschauen. Okay, noch nicht gemacht. Werde ich auf jeden Fall noch tun. Wir sind für beide genauso schlau. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Für Coraline wurdest du beim Deutschen Synchronpreis in der Kategorie herausragende weibliche Synchronarbeit nominiert. Wie war das für dich? Ich dachte, ich hielt das erst für einen April-Scherz, ich weiß auch nicht. Ich wusste das gar nicht und ja. Hab dann irgendwie bei Facebook haben mir irgendwie Leute gratuliert. Ich dachte, wofür gratuliert ihr mir? Wovon redet ihr alle? Und dann habe ich erst rausgefunden, dass ich da eben nominiert war und neben wem ich nominiert war. Ich war ja neben, in Anführungszeichen, Meryl Streep und neben Ulrike Sturzbecherchen spricht sie. Kate Winslet? Ne. Kate Winslet, aber auf welchem Schlauch stand ich denn gerade? Mhm. Dann dachte ich so, oh Gott, nee, und ich für einen Animationsfilm, so, ja, und dementsprechend habe ich mir da nicht wirklich Chancen ausgerechnet, aber ich habe mich schon sehr gefreut. Also ich wusste bis dato irgendwie gar nicht, dass man da eben so nominiert werden kann, ohne dass man davon weiß, und ich habe mich sehr gefreut. Ich fand das eine große Ehre, auch weil ich ja eben noch nicht wirklich lange dann dabei war, auch beim Synchron überhaupt, und ja, und dann wirklich neben, ich finde Ulrike Stürzbecher halt auch zum Beispiel grandios, und dachte so, oh Gott, neben der. Und bin dann sehr froh auch gewesen, dass sie es bekommen hat, also ich habe ihr das gegönnt. So, ja. Ja, ich, ja, genau. Aber ich habe mich natürlich gefreut, ist ja klar. So, ist ja immer schön, wenn man das, ich meine, für wen machen wir unsere Arbeit? Wir machen es natürlich nicht nur, um zu gefallen oder so, aber wir machen es schon, damit Leute sich berührt fühlen und irgendwie Spaß an der Sache haben. Und das ist dann natürlich im Umkehrschluss auch wieder so ein, ja, in Anführungszeichen ja auch, ja, ein Beweis dafür gewesen, dass irgendwelche Leute das zumindest irgendwie mit denen was Positives gemacht hat, ja. Ebenfalls bist du ja Sängerin, also ein echtes Multitalent. Bleibt da denn noch neben... Freizeitaktivitäten, die du damit verbringst, mir ein Interview zu geben, auch Zeit für ein Hobby, oder was machst du sonst gerne in der Freizeit? Ach, ich schlafe wenig. Also, also du schläfst wenig gerne? Nein, ich schlafe eigentlich total gerne, aber ich schlafe echt wenig, weil ich echt sehr viel gemacht habe so in letzter Zeit. Ich bin ja eine der wenigen Personen wahrscheinlich, die so auch eins ihrer Hobbys definitiv zum Beruf gemacht hat. Also diese Sachen, oder sagt das jetzt gerade so Multitalent, naja, ich weiß nicht, aber ich, es sind halt schon Sachen, ich spiele gerne, ich bewege mich gerne, ich singe gerne, ich lese gerne und so, und es ist natürlich toll, wenn man dann, ich gucke auch gerne Filme, ja, ich gehe auch gerne ins Theater, das hat ja auch im weitesten Sinne auch nochmal damit zu tun, das heißt, das sind dann schon auch so, ja, Sachen, mit denen ich einfach gerne mein Leben verbringe, Hobby hin oder her. Aber ich bin neben dem, dass ich ein kleines Arbeitstier bin, weil ich diesen Beruf ja auch so liebe. Ja. Und natürlich man ja leider nicht nur die tollen Sachen an dem Beruf mitnehmen darf, sondern man muss ja auch Papierkram erledigen und solche Sachen. Und teilweise halt auch wirklich so viel, ja, einfach so Sachen machen, die sehr viel Zeit und teilweise auch tatsächlich echt viel Geld kosten. Ich sage manchmal, meine Güte, ist das ein teures Hobby, was ich hier habe, weil ich einfach so ein Mensch bin, ich investiere halt gerne auch. Ich lerne halt auch sehr, sehr gerne und dementsprechend investiere ich halt auch oft viel, ja, wie gesagt, Zeit und Geld, um mich einfach zu verbessern. Und ich weiß nicht, ob unterm Strich, ob ich damit mehr verdiene oder mehr ausgebe, so nach dem Motto. Ja. Manchmal ist das echt so. Das heißt, mein Beruf ist halt auch, ja, auf eine gewisse Art und Weise so stark meine Leidenschaft, dass ich das nicht so richtig trenne. Es ist halt ein Teil meines Lebens. Aber ja, ich bin neben diesem Workaholic, kann man es ja fast nennen, auch ein totales Familientier. Und mit Familie meine ich halt meine Freunde und meine Familie. Und das kommt dann tatsächlich so, dass ich dann echt recht wenig schlafe, weil ich eben alles sehr wichtig finde. Ich gehe auch gerne nach Hause. Also ich bin zwar auch wahnsinnig gerne draußen in der Welt und spiele und mache meine Arbeit, aber ich komme auch gerne heim und bin hier mit meiner Family, meinen Freunden. Und da mache ich natürlich unterschiedlichste Sachen. Ich koche und backe gerne oder ich bin so eine kleine Handwerkerkönigin. Ich bastel und baue gerne irgendwelche Sachen und das meistens dann in irgendeiner Nachtaktion. eine nächtliche Kamikaze-Aktion, wo ich denke, ich muss jetzt für meine Kaninchen noch einen Stall bauen und dann geht's los. Natürlich nicht so laut, dass die Nachbarn da gestört sind, aber ja, sowas mache ich gerne. Oder manchmal, wenn, die Branche kann ja auch echt hart sein. Also ja. Manchmal passieren auch echt Sachen, die menschlich unter aller Sau sind. Und dann denke ich manchmal, ach komm, ey, ich mache einen Kaffee auf und backe Kuchen oder koch Marmelade ein oder irgendwie. Das ist halt Quatsch, ja. Könntest du dir das denn vorstellen, einen komplett anderen Beruf auszuüben? Ich habe ja, weil ich mich wahrscheinlich so schwer entscheiden kann bei solchen Sachen und irgendwie auf 1000 Hochzeiten tanzen möchte, ja, bestimmten Dingen, habe ich ja das Glück, als Schauspieler mich immer mal wieder ganz exzessiv in neue Bereiche reinschmeißen zu dürfen und teilweise ja sogar zu müssen. Ja? Ich habe in so einer ganz kleinen Kurzfilmrolle habe ich irgendwie durfte ich halt Tischlerin sein und das hat mir so einen Spaß gemacht, also so allein sich damit zu beschäftigen, weil ich ja nur auch gerne baue und mit meinen Händen irgendwie arbeite und so. Oder ja, doch, also ich kann mir das insofern nicht vorstellen, was anderes zu machen, weil ich es eben so sehr genieße, so verschiedenste Sachen machen zu dürfen. Ja. Deshalb ist der Beruf schon ideal für mich, aber es gibt definitiv Sachen, die ich auch sehr gerne mache, und wenn alle Stricke reißen würden, oder noch nicht mal, also ich sage immer, ich bin so detailverliebt, dass ich wahrscheinlich, wenn ich müsste, noch mit einem Strahlen bei, und das soll jetzt nicht irgendwie jetzt abwertend klingen, aber ich würde wahrscheinlich noch bei McDoof an der Kasse stehen und noch Schleifchen in die Tüten basteln. Und mit einem Grinsen irgendwie so. Das ist so ein bisschen meine Einstellung, weil das meiste ja auch einen Grund hat, warum man dann da irgendwie ist. Und dann mache ich es, wenn ich mich für was entscheide, mache ich es aus vollem Herzen. So. Und dann hat das auch einen Grund. Gibt es denn Ratschläge, die du jemandem auf den Weg geben würdest, der ebenfalls Interesse daran hat, einmal Synchronsprecher oder Sprecherin zu werden? Ich kriege ja öfter mal so Anfragen, ja, ich möchte Schauspielerin werden, was mache ich? Oder ich möchte auch synchron sprechen, was mache ich? Und ich weiß nicht, wenn man das wirklich, wirklich, wirklich machen möchte, dann, klar, kann man sich von verschiedensten Leuten Tipps holen, aber ich würde dann vor allem einfach tatsächlich schauen, ob ich dann ansatzweise verstehe, dass das nicht einfach mal nur so ein Spaßding ist, sondern man muss schon das Schauspiel und Synchron, das sind so Sachen, die glänzen so, wenn man sie hört. Man denkt, boah, das ist ja toll und irgendwie, du hast ja ein Glück. Aber ich glaube, um da wirklich auch durchzuhalten, man muss schon bereit sein, auch eine Menge dafür zu geben. Man muss tatsächlich, und jetzt komme ich mit so einem tollen Schauspieler-Ding, man muss dafür brennen. Und ich glaube, das ist wirklich der Punkt, weil sonst verbrennt man. Weil ja, es ist halt nicht alles Gold, was glänzt in dem Fall. Und man muss sich da schon ganz schön behaupten, mit Niederschlägen zurechtkommen. Man darf nicht denken, dass man auch irgendwie das Riesengeld verdient oder irgendwas, im Gegenteil. Man muss bereit sein, eine Menge zu investieren. Und da spreche ich natürlich vor allem über Schauspiel, weil es echt nicht einfach ist für Schauspieler hier in Deutschland. So. Und das soll nicht quengelnd klingen. Im Gegenteil, das ist es gibt so viele Berufe heutzutage, die nicht entsprechend vergütet werden, finde ich. Also wo einfach nicht genug gezahlt wird, Leute nicht bereit sind, das zu zahlen, was sie auch haben wollen, so das zu bezahlen. Ich meine, ich finde, und das ist bei unseren Berufen natürlich enorm so. Leute kommen zu dir und sagen, ja Mensch, du hast einen Job, wie, du willst auch noch bezahlt werden? Es macht dir doch Spaß, ja, Entschuldigung, dass mir mein Job Spaß macht. Ja. So nach dem Motto, das ist manchmal sehr absurd. So, ja, weil Leute halt nicht sehen, es ist wie Tanzen. Bestenfalls, wenn Tanzen richtig, richtig gut gemacht ist, dann steckt unglaublich viel Arbeit dahinter, aber es sieht so aus, als könnte es jeder. Also weil es so leicht und toll aussieht. Und das ist halt die Kunst darin, ne? Das leicht aussehen zu lassen. Genau so. Und das ist halt natürlich, dann kommen natürlich enorm viele Leute, die sagen, es ist so einfach, das sieht auch easy aus, kann ich bestimmt auch. Und dann ist natürlich die Wertigkeit, dass man sagt, das ist ein Beruf und da muss man die Leute auch anständig für bezahlen, ist dann natürlich oft nicht so richtig toll verankert in den Köpfen. Und das ist schade. Und ich glaube, das ist worüber man sich bewusst sein muss in diesem Job. Dass man das nicht, glaube ich, ist nur meine persönliche Meinung, ich glaube, man wird damit nicht glücklich, wenn man da irgendwie nur Ruhm und sonst was haben möchte. Man muss den Job schon machen wollen, weil man irgendwie eigentlich nicht anders kann. Weil man sich eigentlich nicht wirklich was anderes im Leben vorstellen kann, als das jetzt so zu machen. Ja, und dann auch bereit ist, dafür eine Menge, ja, zu, na, jetzt nicht zu opfern, aber doch auch eine Menge Sachen auszuhalten. Ja. Gibt es denn zum Abschluss noch etwas, das du der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? ja, falls ihr bis hierhin zugehört habt, tut es mir sehr leid. Ich rede sehr viel und ich bin so glücklich, dass ich dafür normalerweise auch bezahlt werde. Ich meine, was für einen tollen Job habe ich, dass ich als alte Quatschbirne auch noch Geld dafür bekomme zu reden. Dementsprechend tut es mir leid, dass ihr so viel jetzt anhören musstet und ich hoffe aber, ihr hattet. Die freuen sich, das ist eine super Ausgabe. Ist doch super ausführlich, ist doch klasse. Also das ist meine Entschuldigung jetzt an euch, aber ich finde es natürlich toll, wenn es Leute gibt, die sich da genauso viel begeistern können wie ich. Ja. Das ist doch schön. Und ich finde, die Ausgabe ist diesmal sehr, sehr ausführlich geworden. Finde ich klasse. Um Himmels Willen. Naja, also ist doch klasse. Also dann haben wir sehr viel besprochen, sehr viel Informationen zusammenbekommen. Und, cool, definitiv einen Eindruck von mir. Ja. Sehr schönen Eindruck bekommen, auch von den Rollen und von der Arbeit. Und ich finde, das ist eine super Ausgabe. Wenn ihr das auch so seht, dann lasst uns doch eine positive Bewertung da und diskutiert auch in den Kommentaren mit. Wir hoffen dann, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei und sagen fürs Erste Tschüss. Tschüss.